Im Herbst vergangenen Jahres machten sich die beiden Autoren Thomas Krezelius und Michael Kubal im Auftrag des RIAS Berlin und des Norddeutschen Rundfunks auf die Reise nach Dallas. Aber nicht um die Botschaft der Fernsehserie gegen die Wirklichkeit der texanischen Geldstadt auszuspielen, sondern um ihre subjektiven Eindrücke und Erfahrungen in einem Hörspiel zu dokumentieren. Die Reise nach Dallas. Ein Originaltonhörspiel, montiert aus Gesprächen, Texten eines fiktiven Reisetagebuchs, Musik und Geräuschen, die die beiden Autoren bei ihren Streifzügen durch die schwarzen Viertel von South Dallas bis zu den Businesszentren am Trinity River aufnahmen. I'm getting something, Bill. Yeah, me too. And it's coming from that direction. On September 16th, Dallas was invaded by Hyland's electronic thing. The thing is gone now, but there's still the thing left behind. What is it, Frank? A stereo receiver. That's strange. What is? It's marked down $100. Die Reise nach Dallas. Ein Hörspiel von Michael Kubal und Thomas Krezelius. Aha. Der Trinity River, ein sumpfiger Graben, zerschneidet Dallas in zwei Hälften mit ganz unterschiedlichem Klima. Von der wüstenähnlichen Trockenzone des Südens führen nur wenige Brücken hinüber in die feuchtnassen, immergrünen Parks des Nordens. Morgens fahren die Parkbewohner in endlosen Wagenkolonnen nach Süden, während die Karawane der Wüstenbewohner nach Norden zieht. So treffen sich die 3 Millionen Menschen der gesamten Region, die man Metroplex getauft hat, irgendwo an der Klimagrenze des Trinity River. Und das ist Downtown. Hier hat man sich zur Arbeit verabredet. Howdy, how you doing? Für die an so unterschiedlichen Bedingungen gewöhnten Menschen sind vollkommen neutrale Räume eingerichtet worden. Weder heiß noch kalt, weder trocken noch feucht. In Büros und Banken, Hotels und Restaurants herrscht immer eine Temperatur von 22 Grad. Ebenso neutral sind Speisen und Getränke in Zubereitung und Geschmack. 2 eggs, easy over, bacon, no grits, hash browns, orange juice, muffin and coffee. Damit es keinen Streit gibt, herrscht in Downtown Dallas das eherne Gesetz der Einheitlichkeit. No shirt, no shoes, no service. Wer nicht mitmacht, fliegt raus. What radio is that? For that radio station? Good morning. Let me speak. I was live here in downtown Dallas today. It seems like a very beautiful day out in Dallas. Fantastischer Tag. Very, very high. I love it. Love it. Very love it. Love Guckt euch die Riesenhäuser an. I'd like to welcome my friends. Super. What's your name? Michael, I'm Scott. Ich heiße meine Freunde in Dallas willkommen. Thomas, I'm Scott. Very busy man all day. Ich bin Scott. Ein vielbeschäftigter Mann. So beautiful. So many beautiful people. There's women everywhere. Downtown ist das Größte und Ivar, wo du hinguckst. I picked up about what we pick up here. Let me was haben wir denn heute here. Verdient? I think we picked up quite a bit of money today. Eine ganze Stange Geld, glaube ich. Very ein hektischer busy, Tag. 30 Stunden Arbeit. Yeah, we have a bank account here in Dallas at the Federal there. We like to. Wir haben ja ein Konto hier. Oh ja. There's so many. Viele Banken in Dallas. Downtown here is just a beautiful place. You know, the buildings are very, very great. I admire the whole scenery. Yes, Sky, look at aber that tower there. Nichts geht über downtown. My favorite building downtown would have to be the Thanksgiving Tower. Das Bild muss man gesehen haben. Eine tolle Stadt. Hier hat jeder seinen Spaß. I enjoy everybody to come and visit the downtown area of Dallas. Real soon. For, you know, the enjoyment is always there. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Going down. Floor 27. Going down. Floor 24. Going down. Floor 20. Going down. Main floor. Dallas, Downtown. Der weiße Monte Carlo mit den weinroten Sitzen stoppte in der Main Street, direkt vor der mexikanischen Bar von Señor Martinez. Es war spät nachmittags. Happy Hour. Die glückliche Stunde. Gin tonic, gin on the rocks, tequila sunrise, frozen margarita, southern comfort and two cold beers. Enzo und Johnny kletterten aus ihrem eisgekühlten Wagen. Draußen kamen sie sich vor wie zwei Eskimos, die man in der Sahara ausgesetzt hatte. Vor ihnen lag die Main Street, wie eine schwarze Schlucht. Die letzten Sonnenstrahlen blitzten an den Ecken und Kanten verspiegelter Wolkenkratzer. Zwei Buffalo-Typen, Lederfransen, Trapperhut und Fuzzibärte, umarmten den blauen Zeitungskasten der Dallas Morning News wie zwei Schiffbrüchige. Listen, man, I'm beat. I'm pissed off. I mean, no shit, man. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hungerten Sekretärinnen in asphaltgrauen Kostümen dem bonbonfarbenen Happebus entgegen, dem Linienbus mit Ohren und aufgemaltem Kaninchengesicht. Johnny hatte keinen Cent mehr in der Tasche. Zum Glück entdeckte er eine Bank, die noch geöffnet war, und er ging rüber. Okay, sir, I cannot wait on any customers walking. This is a drive-through bank. You have to be in a car. Sie haben gefälligst im Auto zu erscheinen. Ich habe aber kein Auto dabei. Tut mir leid, das ist keine Fußgängerbank. Nur diesen kleinen Reisescheck. Tut mir leid. Gehen Sie rüber zur Fußgängerbank. Ich bin doch hier der einzige Kunde. Can you understand English? Verstehen Sie kein Englisch? Ich bin Deutscher. Well, this is English. I'm in America. This is where I was born. Weil wir sind hier in Amerika. You have to have a car to come through. Und für this diese bank brauchen Sie ein Auto, verstanden? You understand? You're in Dallas? Kommen Sie aus Dallas? You understand? Dallas, Texas, whatever. Verstanden, wo auch immer, ohne Auto keine Bedienung. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away, find tranquility. All the canvas can do miracles, just you wait and see. Mariano drängelten sich eine Menge Businessfiguren in dunklen Anzügen. Die Bäuche in den knapp sitzenden Westen schlingerten am Tresen wie aufgeblasene Ballons. Ihre rundlichen Partnerinnen beugten tapfer die leeren, biederen Gesichter über volle Gläser, als blickten sie geradewegs in einen Höllenschlund. What the hell are you guys from? Die wenigen schwarzen Frauen schwebten wie Feuervögel durch die Bar und ließen sich an der Seite ihrer Begleiter nieder, die mit ihren Aktenkoffern aussahen wie die Abziehbilder weißer Downtown-Karrieristen. Enzo und Johnny ließen sich langsam volllaufen. Sie tranken mit dem Bewusstsein von Männern, die sich auf einen harten Job eingelassen hatten, und sie waren verdammt stolz darauf. Millionen deutscher Dallas-Fans würden sie um diesen Augenblick beneiden. Johnny tastete verstohlen nach seiner Insulinspritze. Draußen schlug die Geisterstunde, aber drinnen, im Mariano, rauschte der Brunnen einer Oase. Wet borderline, happy hour. Und Johnny und Enzo spielten ihr Lieblingsspiel, das bei Frauengruppen so verpönt ist. Bräute anmachen. Let's get on it. You're so stylish, you must be European. Let's get physical. Sie hatten sich auf drei stereotype Sätze festgelegt, von denen sie annahmen, dass sie in Dallas Wunder bewirkten. Durch die Fensterscheibe der Bar sah man ein paar abgerissene Gestalten Abfallkörbe plündern. Nachdem der letzte Harpe Bass verschwunden war, waren sie die Könige von Dallas Downtown. It's a rather involved situation that we had today, just a block from police. Wir hatten einen kleinen Überfall heute in Downtown, nur einen Block entfernt vom Polizeipräsidium. Nach Feierabend ging Polizist Chip Beelen zu seinem Auto und was sah er da? Ein Mann, der seine Pistole auf zwei Mexikaner richtete, die gerade wegrannten. Schipilin, immer noch in Uniform, zog seinen Revolver und rief: Halt, Polizei! Der Mann drehte sich um und zielte auf Officer Bielen. Officer Bielen drückte ab, doch der Verdächtige wurde nicht getroffen. Er haute einfach ab, warf den Revolver weg und wurde nach einer Verfolgungsjagd festgenommen. As it turns out, this is what had happened prior to Officer Bulen arriving on the scene. Später stellte sich Folgendes heraus. Die zwei Mexikaner wollten den Mann ausrauben. Der hatte aber anstelle seiner Brieftasche den Revolver gezogen. Das konnte Officer Bielen natürlich nicht wissen. Er sah nur einen Mann, der auf zwei flüchtende Mexikaner anlegte. Zum Glück hatte unser Polizist das Opfer des Raubüberfalls verfehlt. Aber die Räuber konnten entkommen. Pech für uns. The robbery victim was not hit by the officer. I guess the unfortunate part is that the two men who attempted the robbery got away. Did you follow all that? Können Sie mir folgen? Hören Sie, der Mann, der auf Officer Bielen zielte, war das Opfer des Überfalls. Seine Pistole allerdings stammte von einem Autodiebstahl bei Garland. Es ist dieses Mädchen hier. Er schlug sie letzte Nacht und heute wieder und nahm mir das Baby weg, sagt sie. Können wir alle rausgehen und die Tür zumachen? Ich muss mit ihr alleine reden. Hör zu, Baby. Sprich mit dem Polizisten. Sag ihm, was du weißt, dann kommst du ins Krankenhaus. Kannst du laufen? Oh, mein Bauch. Was ist passiert? Ich saß da mit meinem Kind und er schlug auf mich ein. Wie heißt dein Mann? Er ist nicht dein Mann. Wer ist es? Nur der Vater meines Kindes. Und wie heißt er? What? Terrence what? Terrence Ferguson? What, does he stay here with you? Lebt er hier mit dir? Nein, aber ich weiß, wo er ist. Ich traf sie zufällig auf der Straße. Wissen Sie, wo Terrence lebt? Irgendwo da drüben, aber wenn ich ihn sehe, erkenne ich ihn wieder. Er heißt Terrence Ferguson? Weiß ich nicht. Ach, das wissen Sie nicht. Und wie heißt du? Pennington? Man sagte mir, dass sie über die Straße rannte und dass ihre Vagina blutete. Buchstabiere deinen Nachnamen. Lillian, when's your birthday? Wann bist du geboren? 27. November 1964. Und du hast das Baby vor einer Woche bekommen? Nein, an diesem Freitag. Is this where you stay? Und du wohnst hier? Nein, ich kenne ja niemanden. Also, wo lebst du denn? Irgendwo auf dieser elenden Meile. Hast du keine feste Adresse? Okay. Schon lange nicht mehr. My name is Kim Markham, and I'm the fashion editor for the Dallas Times Herald. I go to a lot of fashion shows, and I get really sick of fashion shows. I would say that ich heiße Kim Markham, und ich bin Moderedakteurin beim Dallas Times Herald. Ich besuche viele Modenschauen, und langsam habe ich genug davon. Die Frauen von Dallas sind gut gekleidet. Nicht besonders aufregend, sondern eher weich und feminin. Ihre Mode soll die Männer anmachen, das ist das Wichtigste. So ähnlich wie es uns Pamela Ewing in der Fernsehserie zeigt. In Dallas, women really still think that how they appeal to men is important. And vice versa, the men? And the men, well, the men in Dallas, all you'll find are men in three-piece suits or, you know, because of the... Die Männer von Dallas tragen dreiteilige Anzüge, weil das Business hier so wichtig ist, weil die Leute Geld verdienen wollen. Sie kleiden sich konservativ, am liebsten mit Nadelstreifen. And, you know, luckily you don't see a lot of canes, but it's almost that conservative. And if you look at the buildings even, you know, all the buildings look like they're all mirrored buildings. And, you know, all the people sort of look alike. I mean, die Menschen gleichen den Häusern mit ihren Spiegelfassaden, die sich auch alle ähneln. Die Männer tragen Nadelstreifen und die Frauen Seidenkleider oder Kostüme. Und manchmal sieht man auf den Partys Damen, die genau das Gleiche anhaben. Vielleicht liegt es daran, dass Dallas kein Bewusstsein von sich hat und keine eigene Geschichte. Die Stadt wuchs aus dem Nichts. And it doesn't have a heritage, you know, all the buildings are knocked down to make room for the mirrored buildings. Die alten Häuser haben sie abgerissen, um Platz zu schaffen für Bürotürme mit Spiegelfassaden. Und so ist es auch mit den Leuten. Sie schwimmen mit dem Strom, passen sich an und einer sieht dem anderen ähnlich. Fitting in and looking like everybody else. You know, in Milan or in Munich or in Paris, people walk on the street. You don't walk in Dallas, everybody drives. So in Mailand, München oder Paris geht man zu Fuß. In Dallas flaniert niemand, man fährt. Es gibt kaum einen Platz hier, auf dem etwas passiert und wo man in Kontakt kommt. Wie in den größeren Städten, wo man wenigstens U-Bahn fährt oder mit dem Omnibus oder einfach zu Fuß geht. In Dallas sitzen sie alle in ihren Autos. Everything is too positive, and you know, it's sort of what's the right term? Conspicuous consumption is real important in Dallas. You know, everybody has to have their new cars, their BMWs, you know, and all this, but still, I like it. Alles ist ein bisschen zu positiv. Es herrscht eine Art Voreingenommenheit in Dallas, dass man einen neuen Wagen vorzeigen muss, dass man einen BMW braucht und so. Aber dennoch, ich mag das. Man lässt sich schnell mitreißen von all dem Glanz der Spiegelhäuser, in denen die Menschen sich bewundern. Aber wenn man seine eigene Perspektive behält, kann man die positiven Dinge annehmen und die negativen Seiten ignorieren. Du hast eine Stunde Mittagspause und schnappst dir einen Hamburger. Auf dem Weg dahin siehst du niemanden, der durch seine Kleidung auffällt, denn es gibt nur Büroangestellte. Alles ist dem Business untergeordnet, dem Markt. Und entweder ziehst du am selben Strang oder du bist draußen. Distribution businesses where, you know, you sort of toe the line or you get out. so they don't see a lot of different things. To dream. What is the fine line between dreams and nightmares? Between nightmares. Thank you, Christmas! Greetings, Earthling. It's only a dream. I am the Bishop of... Thank you, Christmas! Doesn't he see it coming? I have 13 progressively harder levels. Don't get it! 13th level doesn't even exist! Thank you, Christmas! Try me if you dare. Get rid of it, whatever it is! Thank you, Christmas! They don't always come at night. Let's begin. Don't wake up. Too late. Then take his life. Kill it. Nightmares. Some of them wake up with you. Nightmares. Then take his life. Motion picture from Universal. Rated R. Under 17. Not admitted without parent. Ursula, where are you? Ralph comes there. Well? Where is our Oktoberfest queen for 83? She fallen asleep somewhere? I want to recognize the German-American Club of Dallas and their president, Crystal Baxter. Well, get her out of there. Okay, Ursula. You're wanted. Was zu essen gekriegt, Herr Damen. Na, warum geht es nicht in der Kirche und kriegt was zu essen, bevor die Kirche zumacht? Also, das gibt Sauerbraten und Schnitzel und so und Kuchen und ein gutes Essen gibt es da, jedenfalls. Ja, also. Dann gehen wir gleich mal rein. Ja. Thank you. diesem Dienstagabend trieben kantige Wolken wie Eisschollen auf dem meerblauen Himmel. Am Ende des Central Expressway schwappte ein rosiger Streifen. Die Stadtlandschaft war nur die zufällige Markierung einer Landschaft. Eine willkürliche Begrenzung der Silhouette durch Lichtketten, Schattenflächen und Farbraster. Die Planquadrate der Shopping-Malls und Einkaufszentren lagen gelb schimmernd in der Prärie. Links und rechts die roten Lichtstraßen der Vergnügungsstrips, die Landebahnen der Liquor-Stores und Restaurants, die dunklen Rollfelder stiller Wohnparks. Where's the next topless place? Und dazwischen hochkant gestellte Spiegelscherben groß wie Pyramiden. Der Monte Carlo verließ den Highway und glitt durch Cowtown, eine touristisch aufgemöbelte Westernstadt. Zwischen polierten Blockhäusern lagen die weißen Kalkwürfel mexikanischer Cantinas. Aber kein Mexikaner ließ sich blicken. Man sah nur Gringos mit Cowboyhüten. Pardon, you're cruising for a bruising. Es waren blank geputzte Burschen mit einfachen Gesichtszügen, die niemals ein Gedanke quälte. What do you think about lowriders? Ihre Begleiterin wiegten ihre zumeist aufgeschwemmten Körper in bunten Cowboystiefeln. Need a shoeshine? Die rosarote Zunge des Abendhimmels umspielte zärtlich die Saloons und Westernbars. Wehmütige Cowboy-Klänge sickerten durch die Pendeltüren und flossen auf Gehsteigen zu Stimmungspfützen zusammen, die von schwankenden Männergruppen gröllend umzingelt wurden. Let's get the fuck out of here. Endlich entdeckten Johnny und Enzo den langgestreckten Flachbau von Billy Bob's Texas. Combat Weapons Systems is proud to present the ASG series shotguns. These combat shotguns are available in semi-automatic or selective fire full automatic. You're gonna see me loaded up with stuff before I get out of here. I got trying to get a barrel. Das Geschäft läuft gut. Wenn ich hier rausgehe, bin ich gut versorgt mit einem Trommelkasten, einer Handgranate, einer Uniform. Ich will das Zeug hier eintauschen. Da habe ich zufällig einen Mann getroffen, der zufällig hat, was ich brauche und zufällig braucht, was ich habe. Vielleicht kommen wir beide ins Geschäft. Was suchen Sie denn? Einen deutschen Kartoffelstampfer, aber einen echten. Einen Trommelkasten für die MG42, eine grüne Uniform und eine österreichische Jacke. Ein Gewehrgurt und andere Kleinigkeiten. Aber das ist schon ganz gut für einen Anfänger. Sie sammeln deutsche Armeeklamotten? Aber natürlich. Ich bin ein Fan des Zweiten Weltkrieges. Wir lassen den Krieg wieder aufleben. Mit alten Uniformen machen wir Scheingefechte. Aus rein historischen Gründen natürlich. Wir kommen übrigens vom Deutschen Rundfunk. Oh, how fantastic. Fantastisch. That is really incredible. Ich bin Mitglied der ersten SS. I'm a member of the first SS, my card. Moment, wo habe ich noch meine Karte? Well, I found this guy here. Let's see. My card. This is my Unterscharführer, Montgomery. Und das ist mein Unterscharführer Montgomery. Reenactment Society Incorporated. This is the German media here. Really? And this sind die deutschen Medien und das ist ein Fallschirmjäger, zweite Fallschirmregiment. And we reenact. Überall in den Vereinigten Staaten inszenieren wir den Krieg. Völlig unpolitisch wollen wir den einfachen deutschen Soldaten repräsentieren und auch andere Soldaten. And or various other soldiers and whatnot. And of course, I am no political. But like I said, I'm a Unteroffizier in a Fallschirmregiment, and we haven't jumped yet. Wir sind zwar noch nicht gesprungen, aber das kommt vielleicht auch noch. Und was sind Ihre Ziele? Wir führen taktische Kämpfe in den Vereinigten Staaten durch, so ähnlich wie beim Football. And one side, much like a game of football or whatever, tries to fight against the other one. We also put on shows throughout the United States. Wir machen auch Shows überall in den USA, um den Leuten zu zeigen, dass die Deutschen, die Engländer, die Amerikaner und so weiter, dass die eben alle sehr menschlich sind und in Wirklichkeit an einer Art Front liegen. Summerall with John Madden, Texas Stadium. Dallas leading the Giants 14-13, but the Giants at the Cowboy 45-yard line, first to 10. Seattle 27, San Diego 10. Hello, Chuck Knox. Missler comes in motion. Kicks back to Butch Wolfson. Cowboy defense had him surrounded, but he scrambled for about four before Everson Walls took him down. Minnesota 13, Tampa Bay 9 now, fourth quarter. And Philadelphia 10, Denver 3, fourth quarter. Giants 1-1, Dallas 2-0. The Giants with a chance to get even with the Cowboys. Second and eight, Bruner 10 out of 18. One interception by Walls, which was a big one. It set up the Cowboys' second touchdown just before the end of the first half. Bruner back to throw, under pressure. John Dutton takes him down. Shot intercepted by Berman. No partial back shot there by Olivas. This is Welker and a whistle. If any of y'all didn't have time to make a picnic basket or get your goodies, we are selling chicken baskets on field number two after the polo matches. So if you would like to purchase any kind of picnic basket, please feel free to do so. Once again, we are so excited about having the Rolls Royce Club today. And at halftime, we're going to have the Rolls Royce, all these Rolls Royces parade right in front of us. And may I have all the drivers of the Rolls Royces meet right now at the south end of the field. We're glad to have you, and welcome to Willow Bend. I'm not that. Hey! Hey! Thank you, Mozambique! Lemon! Der Foxy Lady Club war eines jener Traumgebilde, die erst in der Erinnerung ihren vollen, süßen Geschmack entfalten. Johnny spielte unter einer Lampe eine Ewigkeit Billard mit einem Typen, den ihnen Chi-Chi als Billy Billies vorgestellt und der ihn mindestens 10 Minuten lang als elenden weißen Schwanz beschimpft hatte. You're what? Die Musicbox flüsterte zärtlich und glühte wie ein Lampion. Die Hände Chi-Chis tasteten unter Enzos Jacke. Nice to meet you. Been nice to meet you. Been real nice talking to you. Die Billardstücke wurden nur weggelegt, wenn die Joints wie Glühwürmchen ihre Runden zogen. Zwischendurch landeten Johnny und Enzo auf einem Innenhof, der auf geheimnisvolle Weise zu einem gewaltigen Platz angeschwollen war, über den 1000 Stimmen brausten. Und Chi-Chi schlang die Arme um ihre Körper und zog sie in einen bodenlosen Strudel, aus dem die Düfte eines arabischen Bazars aufstiegen, bis die gewaltige Latzhose von Billy Billy sie alle zu erdrücken schien und ein Billardstock durch die Luft segelte. Gleichzeitig zersprangen Gläser und eiskalte Ginfontänen erfrischten ihre erhitzten Gesichter. Thanks a lot. You bet. Johnny klebte an seinem Billardstock, den Billy Billies am anderen Ende festhielt. Er spürte den heißen Atem Chi-Chis im Nacken und in seinem Hals brannte ein Räucherstäbchen, das nach Sandelholz und Ingwer schmeckte. Enzo schob Chi-Chi eine dicke, dunkelbraune Perle zwischen die Zähne, die sie nicht mehr freigab, obwohl er einen Dollarschein nach dem anderen aus der Hosentasche zog. Hey, baby. Are you ready? Just an expression, Father, and it shall go so far beyond, Father, and there shall be real ministry. But, Father, that we, each one of us, shall be open and hungry to minister there to help us. help out in the half-wood bodies and brains, aligning their words. We're just aligning ourselves with the Word of God. We want your presence to be here, Jesus. We want your presence to be with us, Jesus. Thank you, Father. We thank you that you promised to give us. Der Mond schwamm blutrot in einer lilafarbenen Soße. Flugzeuge schwebten wie UFOs über den Highway 70. Die windschiefen Telegrafenmasten sahen aus, als würden sie jeden Augenblick unter der Last der schwarzen Kabel zusammenbrechen. Kein Fußgänger war zu sehen, noch nicht mal ein streunender Hund. Die endlose Kette der Straßenkreuzer wurde lautlos von einem unsichtbaren Strang gezogen. Immer schnurgeradeaus, von Süden nach Norden und von Norden nach Süden. Hinter dem Highway ruckelte ein Güterzug. Auf den Schiebetüren vergammelten legendäre Namen. Burlington Northern, Santa Fe, Southern Pacific. Enzo und Johnny standen auf dem Laubengang des Motels Grand Prairie Inn und rauchten eine echte Marlboro. Gegenüber flackerte die Leuchtreklame eines Autokinos. 4 große Leinwände schoben sich in den Abendhimmel, auf denen verschiedene Filme zu sehen waren. You have no defense against me. He don't. Deathstalker, do not allow illusion to become fear. Embrace the power. Take the challenge. The power is still mine. I don't want your power. I want this world rid of you. But only the strongest will take my place. To see in the battles of the next 2 days who will claim my kingdom. There are the good. Yeah. Die Reise nach Dallas. Hörspiel von Michael Kubal und Thomas Grezelius. Es haben gesprochen Rita Engelmann, Beate Männer, Hans-Jürgen Dittberner und Wolfgang Pampel. Technik Georg Fett, Barbara Jänecke, Johannes Kutzner und Evelyn Peper. Assistenz Beate Ziegs. Regie Michael Kubal und Thomas Grezelius. Eine Produktion von RIAS Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk Hamburg. Turn off your tape recorder, motherfucker. shotgun on me, yeah. Hey, little sister, shotgun. This isn't a nice day to start again. This is a nice day for a white wedding. This is a nice day to start again. There's something left in this world.